Na, na, na, na, na, I use my love, but they don't. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Wir hörten gerade eben einen Track von Lone Lady. Ihre neue Single Groove It Out gibt ganz minimalistischen Funk von sich, erinnert deshalb manchmal an die New Yorker Combo ESG. Und Lone Lady alias Julie N. Campbell kommt aus Manchester, hat 2000 damals ihr Debüt Nerve Up veröffentlicht. Ihr neuestes zweites Album wird erscheinen im Januar. Und wie gesagt, das eben schon mal so ein bisschen ein Vorgeschmack aus dem Jahre 2015. Hört den Sunday Service, was auch sonst, ne? Ich habe Musik für euch hier heute von Paul Smith, den kennt ihr alle als Sänger von Maximo Park, der in Kollaboration mit Peter Brewis von Field Music. Dann gibt es Neues von Robert Wyatt. Ich habe Adrian Crowley dabei. Es gibt Musik-Cover-Versionen von Paul McCartney. Dann Machine Drum. Ich habe was für euch von, wie heißen sie hier, We Are Shining. Und noch viel, viel mehr heute in der Sendung. Hier geht's weiter mit auch für mich einer ganz, ganz neuen Band. Die nennen sich Boxed In. Schöner Track hier von einer gewissen Band, denen sich Boxed In denn da verbirgt sich Olli Basten. Der hat schon mal den Song hat er gegeben für The Two Beers, eine Band, die glaube ich auch gar nicht mehr existiert. Und er hat vor allen Dingen auch Künstler produziert wie Charlie Boyer and the Voyeurs. Dazu später. Boxed In hier, das kommende Debütalbum auch von Boxed In, erscheint auch im Januar. Also auch hier nochmal Zukunftsmusik, man darf sich freuen auf dieses Album. Charlie Boyer and the Voyeurs, wie gesagt, wurde produziert, das Debütalbum von der Band aus London von Olli Basten. Die haben jetzt auch eine neue Platte draußen, haben ihren Namen aber geändert. Das Charlie Boyer haben sie weggelassen, also nur noch The Voyeurs. Charlie Boyer ist immer noch dabei, aber finden sie selbst so nicht mehr so wichtig im Namen der Band. Rubber, Rubber heißt das neueste Album und hier kommen sie mit ihrem Track Stunners. Das waren The Voyeurs. Ihr vorheriger Name, Charlie Boyer and The Voyeurs, hat mir irgendwie besser gefallen. Wahrscheinlich einfach, weil The Voyeurs dann doch ein bisschen austauschbar ist. Die Musik, der hat das nicht geschadet. Rubber, Rubber heißt ihr neuestes Album und gerade eben war ihr Song Stunners zu hören. Auch die nächste Band kommt aus Manchester. Warum auch? Auch Lone Lady, die erste Dame, die wir hörten, kam ja aus der Stadt, der Industriestadt in, ja, so ein bisschen Mitte nördlich von England. Es geht um The Travelling Band. Die machen eher so, weiß ich nicht, Alternative Rock oder wie kann man das nennen. Haben schon viele, viele Platten veröffentlicht. Das neueste Album trägt den Titel The Big Defreeze und wir hören hier ihren Song Garbo. We'll be right back. That's alright. Mit einem Tusch ging es zu Ende hier. Das war The Traveling Band mit ihrem Song Gabo. Die Band aus Manchester veröffentlicht mit The Big Defreeze gerade eben ihr neuestes Album. The Pictish Trail, das ist wiederum eine Band aus Schottland. Da verbirgt sich ein gewisser Johnny Lynch. Macht auch schon seit vielen, vielen Jahren Musik, hat schon diverse Alben veröffentlicht und jetzt wurde gerade eben ein Doppelalbum veröffentlicht. The Secret Sounds Volume 1 and 2 heißt das. Die Platten gab es schon mal. The Secret Sounds Volume 1 wurden veröffentlicht 2008. Und der Volume 2 dann 2013, jetzt die beiden im Doppelpack sozusagen. Warum so kurz nach der Veröffentlichung des zweiten Teils das als Compilation rauskommt, keine Ahnung. Aber hier auf jeden Fall der Song I Don't Know Where to Begin von The Pictish Trail. Thank you. can't breathe. No, I can't breathe. Oh, still I look up. Still I look Johnny Lynch, der sich eigentlich hier The Pictish Trail nennt, und der macht ganz klassisches, typisches schottisches Songwriting, ganz im Stile von seinem Landsmann Alistair Roberts und ähnlichem. Das macht er ziemlich gut. Sein neuestes Album, eigentlich ja schon zwei ältere Alben hier nur kompiliert, Secret Sounds Volume 1 und Volume 2, gerade eben erschienen. Sein Song hieß I Don't Know Where to Begin. Auch der nächste Herr ist ein klassischer Singer-Songwriter, kommt allerdings aus den USA. Es geht um Kevin Morby. Den kennt man als Mitglied von Bands wie den Woods oder auch von The Babies. Beides Bands, wo er ja entweder ein bisschen Richtung 60s-Pop geht oder richtig klassischen Gitarren-Pop. Bei ja, seinem Solo-Projekt Kevin Morby hört man auch wirklich schönstes Songwriting, ganz im Stile von Bands wie den Go-Betweens oder auch Bands, die man aus Neuseeland kennt, aus den 80er Jahren. Er hat letzte Woche mit Still Live eine neue Platte veröffentlicht, war auch hier Album der Woche. Kevin Morby hier nochmal zu hören mit Our Moon. Sing to me in the if I'm shaking, oh, in the morning I'm on the run from the darkness of my mind. To be the one to know you far and wide, to have had our fun, don't let those blue flies die. Thank you. storm outside. Das war also Kevin Morby mit seinem Song Our Moon, Our Life, nein, Still Life heißt sein neuestes Album. Wirklich ganz, ganz, ganz toll, ganz introvertiert und ganz, ganz schön gemacht. Nicht nur alleine, wie gerade eben zu hören gewesen, sondern manchmal auch mit Band dabei, das heißt Schlagzeug, Bass und mit Unterstützung. Und ja, sehr abwechslungsreich das Ganze, aber trotzdem wie aus einem Guss. Kevin Morby, für mich einer der zurzeit wirklich besten Künstler, der so unterwegs ist. Alexia Cooley macht ganz andere Musik, eher ja, Soul und Prise Jazz gehören bei ihr dazu. Sie kommt aus West London, veröffentlicht die Tage mit Keep the Faith ihr Debütalbum und hier kommt sie mit Drive Me Wild. Bye. Glückwünsche gab es hier von einer Dame namens Barbara Wes. Congratulations, Baby. Der Track einer von vielen wirklich großartigen Songs auf der Soul Jazz Compilation New Orleans Soul. The Original Sound of New Orleans zwischen den Jahren 66 und 76. 10 Jahre Musik, die man hier entdecken kann und die wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Wie fast alles eigentlich, was an Soul Jazz Compilation, die dieses Label rausbringt, erscheint. Hat nichts mit Soul, nichts mit Jazz zu tun. Irgendwie natürlich Musik zwischen allen Stühlen oder zwischen allen Genres und die hat wirklich ein gutes Händchen und wahrscheinlich auch irgendwie Zugriff zu allen möglichen Archiven. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, da irgendwie ranzukommen. Simeon Ghost sind eine Band aus Schweden. Die haben vor kurzem mit The Veil eine schöne Popplatte veröffentlicht. Da wollte ich nochmal einen Track für euch reinwerfen ins Programm. Never Really Knew. I never felt like this before. That all that I am slowly becomes so irrelevant. To see you walking out the door. Made all that I was before so irrelevant. I was doing okay, doing alright before I met you, girl. And in the shadow of my teenage life, all that I was slowly becomes so irrelevant. And I never really knew what love was about until I met you, girl. I was doing fine. I never knew how much you could hurt. Süße Popmusik mit ganz viel Wohlfühlfaktor, wie sie eigentlich auch nur aus Schweden kommen kann. Das waren Simeon Ghost, Never Really Knew Ihr Song. Und das dritte Album, The Veil, gibt es seit Herbst und für alle Popfans auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Wir kommen zu Arms and Sleepers, ein Duo aus Boston, bestehend aus Mirza Remick und Max Lewis. Die haben schon ja auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Tom Brosseau war dabei, Ben Shepherd of Uzi and Ari und diversen anderen und ja, haben jetzt eine neue Platte auch am Start. Da geht es zwischen Ambient, R&B und ja, ein bisschen Chillwave-Sounds, auch so ein bisschen zwischen den Stilen hin und her. Swim Team heißt dieses Werk und auch davon hier der Titelsong Arms and Sleepers. Also Arms and Sleepers und das, der Stempel Chillwave, der passt hier doch ganz gut, zumindest eben bei diesem Song Swim Team. So heißt doch das neueste Album von dieser eigentlich sehr sympathischen Band aus Boston. Aus Australien, von der Westküste, also nicht Sydney, sondern die ganz andere Ecke, Perth. Da kommen einige bekannte Bands her, Tame Impala kennt ihr vielleicht, aber auch Pond kommen daher. Da gibt es Überschneidungen auch mit den Leuten, die bei Tame Impala teilweise mitmachen. Pond haben schon einige gute Platten veröffentlicht. Jetzt gibt es zumindest eine neue Single, ob auch ein neues Album schon in der Schublade bereit ist, habe ich noch nicht rausfinden können. Vielleicht kann ich es gleich nochmal ein bisschen nachschlagen. Auf jeden Fall ziemlich spannender Track, wie ich finde. Elvis Flaming Star, hier kommen Pond. Flaming Star, das war ein Stück hier von Pond, von der Band aus Australien. Es gibt eine andere Band, die Pond heißt, darf man nicht verwechseln, beim Schallplattenkauf. Und ich habe mal nachgeguckt, die kommende Platte wird den Titel tragen, Man, It Feels Like Space Again, und erscheint eher so Ende Januar. Also alle Pond-Fans und auch alle Tame Impala-Fans, weil musikalisch ist es schon sehr, sehr ähnlich, was die beiden Bands hier machen, müssen noch ein bisschen warten auf die neue Platte, aber das Warten wird sich sicherlich lohnen. Dells als nächstes vom Album Petals Have Fallen, hier sein Song House of Commons. At the third stroke, the time will be 8:20 precisely. Early morning, yawning, feeling dormant, standing beside myself. I'm drunk as hell, slurring words, visualized as blow. I don't know either, not even making sense. Somebody pulled a lever on my tether's end. A stressful week, exit through the pores, what's the cause? I can't disclose it, that might start a war, draw the claws. My boys are arguing like politicians. This house of common folk is full of endless contradictions. Some are coming up, some are coming down. We're sitting on the ceiling, pass the bag around. I'm falling deeper in a coma. My clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man, the truth is getting closer. Sinking in the sofa, falling deeper in a coma. My clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man, the truth is getting closer. Sinking in the sofa. A boxer caught a hook, delayed jubilation. We have boxed some youth, can't compute these things we're facing. You got something on your nose, he said it's product placement. Then he rolled his eyes as I declined across the line of Satan. That's a journey I ain't taking. Make a statement how my rhymes will benefit if I'm high skyscraping. I'm fine with this bourbon, ginger chaser. I'm sinking in the sofa, game over, cue the fader. Some are coming up, some are coming down. We're sitting on the ceiling, pass the bag around. I'm falling deeper in a coma. My clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man, the truth is getting closer. Sinking in the sofa, falling deeper in a coma. My clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man, the truth is getting closer. Sinking in the sofa. There's a certain stillness to this place. Time's moving slowly at a slow pace. And my face is sliding off my head. And I'm not that metaphorical, I'm just me. I've just seen my grandmother, she said she misses me. AA to infinity. House of Common, das war ein Stück hier von Dells von seinem neuesten Album Petals Have Fallen. Zweites Werk für den MC aus England. Wirklich eine sehr, sehr schöne, auch sehr, sehr abwechslungsreiche Platte, die über den Tellerrand des Hip-Hops ordentlich hinausschaut. John Hopkins ist ein Produzent aus England. Der hat im letzten Jahr, glaube ich, mit Immunity eine Platte aufgenommen, wo es jetzt nochmal vier Stücke gibt, die nochmal neu bearbeitet wurden und die man so als ein Track eigentlich hören soll. Das Ganze nennt sich dann Sleep Versions und ja, von den vier Songs, die da so nach und nach ineinander übergehen, hören wir uns mal den ersten Teil an. Der Song heißt Immunity, wie auch der Titeltrack des eigentlichen Albums, und hier John Hopkins im Duett mit King Creosote. You'd never stop coming.